Jair Bolsonaro ist kaum eine halbe Woche im Amt, schon macht Brasiliens neuer Präsident ernst mit seinen Drohungen, den Politikbetrieb zu säubern. In den Ministerien sollen unliebsame Mitarbeiter entlassen werden, erklärte Staatsminister Onyx Lorenzoni auf der ersten Kabinettssitzung. Heißt, Angestellte, die mit Bolsonaros Regierung ideologisch nicht auf einer Linie liegen. Anhänger linker Parteien, insbesondere der oppositionellen Arbeiterpartei, die von 2003 bis 2016 die Regierung stellte. Allerdings, was Bolsonaros Regierung unter dem radikalen Begriff Säuberung angekündigt hat, ist in Brasilien und anderen Ländern Südamerikas ein zumindest nicht ungewöhnlicher Vorgang. Kommt eine neue Regierung an die Macht, werden Mitarbeiter der Vorgängeradministration meist mit eigenen Leuten ersetzt. Das war unter Bolsonaros Vorgänger Michel Temer so und auch Argentiniens Präsident Mauricio Macri tauschte nach Amtsantritt 2015 hunderte Angestellte der Vorgängerregierung aus. Die Bolsonaro-Regierung macht nun aus ihren Absichten keinen Hehl. Besonders besorgniserregend klingen sie, weil der Ex-Fallschirmjäger schon im Wahlkampf immer wieder gegen andersdenkende Frauen und Minderheiten hetzte und mit rechtsextremen Äußerungen für Aufmerksamkeit sorgte. Ziel sei es, die, Zitat, sozialistischen und kommunistischen Ideen aus den Ministerien zu verbannen. Schließlich ergebe es keinen Sinn, dort Menschen zu beschäftigen, die eine andere Denkweise und ein anderes politisches System vertreten, so Lorenzoni. Bereits 300 Angestellte sollen entlassen worden sein. Einige von ihnen könnten aber auf ihre Posten zurückkehren, nach einer Untersuchung ihrer ideologischen Ausrichtung. Darunter fallen auch Äußerungen in sozialen Netzwerken wie Facebook.